ARD. Von der schönen Strada di Toledo gefesselt und mit dem Trocknen meiner Tränen beschäftigt, dachte ich erst bei der Ausfahrt durch das Stadttor von Neapel daran, mir die Gesichter meiner drei Reisegefährten anzusehen. Der Mann zwischen 40 und 50, der neben mir saß, hatte angenehme und lebhafte Züge. Die beiden Frauen auf dem Hintersitz waren jung und hübsch. Ihre Kleidung war sehr ordentlich, ihr Gehaben ungezwungen und doch gesittet. Wir langten, ohne ein einziges Wort gesprochen zu haben, in Aversa an. Da der Kutscher, wie er uns gesagt hatte, dort nur zum Tränken seiner Tiere anhielt, stiegen wir nicht aus. Gegen Abend kamen wir nach Capua. Es war kaum zu glauben, aber ich tat den ganzen Tag über nicht ein einziges Mal den Mund auf, sondern lauschte mit Vergnügen dem neapolitanischen Dialekt des Mannes und der schönen Sprache der beiden Schwestern, die Römerinnen waren. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich die Ausdauer, 5 Stunden hintereinander zu schweigen, obwohl ich 2 bezaubernde Mädchen oder Frauen gegenüber saß. In Capua gab man uns selbstverständlich ein Zimmer mit 2 Betten. Da sagte mein Nachbar endlich mit einem Blick auf mich: »Ich werde also die Ehre haben, mit dem Herrn Abate zu nächtigen.« »Ich stelle es Ihnen frei, auch anders zu verfügen«, erwiderte ich kühl. Diese Antwort trug mir ein Lächeln der einen Dame ein, die ich bereits hübscher fand. Ich nahm es als gutes Zeichen. Beim Abendessen waren wir zu 5, weil es Brauch ist, dass der Kutscher, wenn er aufgrund der Abmachung seine Fahrgäste verköstigen muss, mit ihnen ist. Bei den belanglosen Tischgesprächen herrschten Anstand und weltläufiger Geist. Das machte mich neugierig. Ich ging nach dem Abendessen hinunter und erkundigte mich beim Kutscher nach den 3 Personen. Der Mann, sagte er, ist Advokat, und eine der beiden Schwestern ist seine Gattin. Ich weiß aber nicht, welche. Höflicherweise ging ich als Erster zu Bett und stand auch zuerst auf und ging hinaus, um die Damen völlig ungestört zu lassen. Ich betrat das Zimmer erst wieder, als sie mich zum Kaffee riefen. Ich lobte ihn gebührend, und die Nettere versprach mir diese hübsche Zugabe jeden Tag. Ein Barbier erschien, rasierte den Advokaten und bot mir mit einer Miene, die mir missfiel, den gleichen Dienst an. Als ich ihm antwortete, ich brauche ihn nicht, entgegnete er, ein Bart sei etwas Unsauberes, und ging fort. Als wir wieder im Wagen saßen, meinte der Advokat, alle Barbiere seien unverschämte Burschen. »Fragt sich noch«, meinte die Schöne, »ob der Bart etwas Unsauberes ist oder nicht?« »Gewiss«, gab ihr der Advokat zur Antwort, »denn er ist eine Ausscheidung.« »Das mag sein«, wandte ich ein, »aber er gilt nicht als solche. Bezeichnet man denn auch das Kopfhaar als Ausscheidung, das man doch pflegt und dessen Schönheit und Länge man bewundert?« Folglich schloss die Dame, »ist der Barbier ein Esel.« »Aber habe ich überhaupt einen Bart?«, fragte ich sie. »Ich glaube schon.« »Ich werde also in Rom anfangen, mich rasieren zu lassen. Diesen Vorwurf höre ich zum ersten Mal.« »Meine liebe Frau«, sagte der Advokat, »du hättest besser geschwiegen, denn vielleicht geht der Herr Abate nach Rom, um Kapuziner zu werden.« Über diesen Einfall musste ich lachen. Allein ich wollte ihm die Antwort nicht schuldig bleiben. Ich sagte, er habe richtig geraten. Aber die Lust, Kapuziner zu werden, sei mir sogleich vergangen, als ich seine Frau erblickt hätte. Da lachte auch er und erwiderte, seine Frau sei in Kapuziner geradezu vernarrt und so müsse ich meiner Berufung gar nicht entsagen. Diese scherzhaften Neckereien führten zu manchen weiteren und der Tag verging recht angenehm, bis wir in Garigliano waren, wo uns nette Gespräche das schlechte Abendessen würzten. Meine aufkeimende Neigung fand neue Nahrung, da die Frau, der sie galt, mir sichtlich entgegenkam. Sobald wir am nächsten Morgen im Wagen saßen, fragte mich die schöne Dame, ob ich mich vor meiner Rückreise nach Venedig einige Zeit in Rom aufzuhalten gedächte. Ich antwortete, dass ich in Rom niemanden kenne und daher befürchten müsse, mich zu langweilen. Sie meinte aber, Fremde seien dort recht beliebt und ich würde mich sicher wohlfühlen. Darf ich also hoffen, dass Sie mir erlauben, Sie zu besuchen? Es wäre uns eine Ehre, sagte der Advokat. Die Schöne errötete. Ich tat, als hätte ich es nicht gesehen. Und unter reizenden Gesprächen verbrachten wir den Tag ebenso angenehm wie den vorhergegangenen. In Terracina machten wir Halt. Dort gab man uns ein Zimmer mit 3 Betten. 2 schmalen und einem breiten zwischen den beiden anderen. Es war von vornherein klar, dass die beiden Schwestern sich gemeinsam in dem großen Bett schlafen legten, während ich mit dem Advokaten am Tisch plauderte, wobei wir beide dem Bett den Rücken zuwandten. Dann legte sich der Advokat in das Bett, auf dem er seine Nachtmütze entdeckte, und ich in das andere, das von dem breiten nur einen Fuß entfernt war. Seine Frau lag auf meiner Seite. Ohne mir etwas darauf zugute zu tun, konnte ich einfach nicht glauben, dass diese Anordnung nur vom Zufall herrührte. Ich verzehrte mich bereits nach ihr. Ich zog mich aus, löschte die Kerze, legte mich nieder und wälzte einen aufregenden Plan, traute mich aber weder, ihn auszuführen, noch ihn zu verwerfen. Einschlafen konnte ich nicht. Ein ganz schwacher Lichtschein ließ mich das Bett erkennen, in dem die bezaubernde Frau schlief, und zwang mich, die Augen offen zu halten. Gott weiß, wozu ich mich endlich entschlossen hätte, denn ich kämpfte nun schon seit einer Stunde. Da sah ich, wie sie sich aufrichtete, ganz leise aufstand, um das Bett herumging und sich zu ihrem Mann ins Bett legte. Dann hörte ich nicht mehr das geringste Geräusch. Dieses Geschehen missfiel mir aufs Äußerste, verdroß mich und stieß mich dermaßen ab, dass ich mich auf die andere Seite drehte und einschlief. Als ich im Morgengrauen erwachte, sah ich die Dame wieder in ihrem Bett liegen. Höchst übel gelaunt zog ich mich an, ging fort und ließ die anderen schlafen. Ich machte einen Spaziergang und kehrte erst in den Gasthof zurück, als die Damen und der Advokat vor dem reisefertigen Wagen auf mich warteten. Sanft und freundlich beklagte sich die Schöne, dass ich ihren Kaffee verschmäht hätte. Ich entschuldigte mich mit dem Bedürfnis nach einem Spaziergang. Den ganzen Vormittag hindurch vermied ich es, mit ihr zu sprechen, ja sogar sie anzusehen. Ich klagte über heftige Zahnschmerzen. In Piperno, wo wir zu Mittag aßen, sagte sie mir, mein Zahnweh sei nur vorgetäuscht. Dieser Vorwurf freute mich, denn er gab mir das Recht, eine Auseinandersetzung herbeizuführen. Am Nachmittag spielte ich meine Rolle weiter bis Sermoneta, wo wir übernachten sollten und schon sehr früh eintrafen. Es war ein schöner Tag, und die Dame erklärte, sie würde gern noch ein wenig spazieren gehen. Sie fragte mich freundlich, ob ich ihr den Arm reichen wolle. Ich war sofort dazu bereit. Aus Höflichkeit konnte ich gar nichts anderes tun. Das Herz war mir schwer. Es drängte mich, wieder der zu sein, der ich war, aber erst nach einer Auseinandersetzung, die ich herbeiführen musste. Doch ich wusste nicht, wie. Sobald ich sah, dass ich weit genug von ihrem Gatten entfernt war, der ihre Schwester am Arm führte, fragte ich, woran sie erkannt habe, dass mein Zahnweh nur ein Vorwand gewesen sei. Ich will offen sein. An ihrem allzu deutlich veränderten Benehmen und auch daran, wie geflissentlich sie es den ganzen Tag vermieden, mich anzusehen. Da ein Zahnweh sie nicht davon abgehalten hätte, höflich zu sein, hielt ich es für vorgetäuscht. Überdies weiß ich, dass keiner von uns ihnen Grund zu einer Verstimmung hat geben können. Es muss aber doch einen Grund gegeben haben. Sie sind nur halb aufrichtig, Signora. Sie irren? Ich bin ganz offen. Und wenn ich Ihnen Grund dazu gegeben habe, so kenne ich ihn nicht oder darf ihn nicht kennen. Haben Sie die Güte, mir zu sagen, womit ich Sie gekränkt hätte? Mit gar nichts. Denn ich habe kein Recht auf irgendwelche Ansprüche. Doch, Sie haben Rechte. Und zwar die gleichen wie ich. Und wie sie die gute Gesellschaft allen ihren Mitgliedern gewährt. Sprechen Sie also. Seien Sie ebenso aufrichtig wie ich. Vermutlich wissen Sie den Grund nicht. Oder besser gesagt, Sie müssen so tun, als wüssten Sie ihn nicht. Das ist die Wahrheit. Geben Sie also zu, dass es meine Pflicht ist, mich darüber auszuschweigen. Das lasse ich gelten. Jetzt ist alles gesagt. Aber wenn es Ihre Pflicht ist, mir den Anlass zu Ihrer Verstimmung zu verschweigen, so gebietet Ihnen die Pflicht auch, Ihre Verstimmung nicht zur Schau zu tragen. Das Zartgefühl fordert zuweilen von einem höflichen Mann, gewisse Gefühle zu verbergen, die einen anderen bloßstellen könnten. Das ist eine Qual, ich weiß es. Doch lohnt sich die Mühe, auch wenn sie nur bewirkt, den Betreffenden liebenswerter zu machen. Eine so schlagfertige Antwort trieb mir die Schamröte ins Gesicht. Ich drückte meine Lippen auf ihre Hand und sagte, ich sähe mein Unrecht ein. Und ich würde sie kniefällig um Verzeihung bitten, wenn wir nicht auf der Straße wären. Sprechen wir also nicht mehr davon, sagte sie, und blickte mich, beeindruckt durch meine rasche Bekehrung, mit so Verzeihung verheißender Miene an, dass ich nicht schuldiger zu werden glaubte, wenn ich meine Lippen von ihrer Hand löste und sie auf ihren schönen, lachenden Mund drückte. Ich war trunken vor Glück, und mein Trübsinn schlug so rasch um, dass der Advokat während des Abendessens andauernd über mein Zahnweh und den Spaziergang spöttelte, der mich geheilt hatte. Am nächsten Tag aßen wir in Velletri zu Mittag, und von dort fuhren wir zum Übernachten nach Marino, wo wir trotz der vielen Soldaten zwei kleine Zimmer und ein recht gutes Abendessen erhielten. Ein besseres Einvernehmen mit dieser bezaubernden Römerin konnte ich mir gar nicht wünschen. Zwar hatte ich von ihr erst ein Pfand erhalten, aber es bürgte mir für ihre echte Liebe und war mir gewähr, dass sie mir in Rom ganz gehören würde. Im Wagen waren unsere Knie beredter als unsere Augen. Und so hatten wir die Gewissheit, dass niemand unsere Zwiesprache verstehen konnte. Der Advokat hatte mir gesagt, er reise nach Rom, um einen Prozess in einer kirchlichen Angelegenheit zu erledigen. Und er werde bei seiner Schwiegermutter in der Nähe von Santa Maria sopra Minerva wohnen. Seine Frau könne es kaum erwarten, sie nach zweijähriger Trennung wiederzusehen, und ihre Schwester beabsichtige, in Rom zu bleiben, da sie einen Beamten des Banco del Santo Spirito heirate. Er lud mich in sein Haus ein, und ich versprach, so oft zu kommen, als es meine Geschäfte zuließen. In dem Zimmer, in dem wir aßen, stand ein Bett und ein zweites in einer anstoßenden Kammer, die keine Tür hatte und die man nur durch das Zimmer betreten konnte. Die beiden Schwestern wählten natürlich die Kammer. Als sie zu Bett gegangen waren, legte sich auch der Advokat nieder und ich als Letzter. Bevor ich aber die Kerze löschte, steckte ich den Kopf in die Kammer und wünschte den Damen eine gute Nacht, um auf diese Weise zu erfahren, auf welcher Seite die Ehefrau lag. Ich hatte meinen Plan fix und fertig. Doch wie verfluchte ich mein Bett, als ich mich hineinlegte und hörte, wie abscheulich es dabei knarrte. Da ich mich der Gunst der Dame sicher fühle, obwohl sie mir nichts versprochen hatte, warte ich, bis der Advokat schnarcht und will dann aufstehen, um ihr einen Besuch abzustatten. Doch kaum erhebe ich mich, quietscht das Bett. Der Advokat wacht auf und streckt den Arm aus. Er spürt, dass ich da bin und schläft wieder ein. Eine halbe Stunde später unternehme ich einen neuen Versuch. Das Bett macht dieselben Streiche und der Advokat tastet wieder nach mir. Als er sich überzeugt hat, dass ich da bin, schläft er erneut ein. Aber die verfluchte Taktlosigkeit meines Bettes bewegt mich, meinen Plan aufzugeben. Doch da geschieht etwas Einzigartiges. Das ganze Haus hallt wieder vom Gelärm vieler Leute, die Trepp auf und Trepp ab eilen und durcheinander laufen. Wir hören Gewehrschüsse, die Trommel, Alarm, man ruft, man schreit, man klopft an unsere Tür. Der Advokat fragt mich, was los sei. Ich antworte, ich wisse es nicht, und er solle mich weiter schlafen lassen. Die Schwestern in ihrer Angst bitten uns, ihnen um Gottes Willen Licht zu besorgen. Der Advokat springt im Hemd aus dem Bett, um eine Kerze zu holen, und ich stehe ebenfalls auf. Ich will die Tür wieder schließen und schließe sie auch, aber die Feder springt heraus, und ich merke, dass man sie nur mehr mit dem Schlüssel öffnen kann, den ich nicht habe. Ich tappe zum Bett der beiden Schwestern, um sie wegen des Tumults zu beruhigen, den man hört und dessen Anlass ich nicht kenne. Während ich sage, der Advokat werde gleich mit einem Licht zurückkommen, verschaffe ich mir nicht unbeträchtliche Gunstbeweise. Der schwache Widerstand macht mich kühn. In meiner Angst, kostbare Zeit zu verlieren, beuge ich mich hinab, und um das geliebte Geschöpf in meine Arme zu schließen, lasse ich mich auf sie fallen. Die Bretter, auf denen die Matratze liegt, verschieben sich und das Bett bricht zusammen. Der Advokat klopft. Die Schwester springt auf. Meine Göttin bittet mich loszulassen. Ich muss mich ihren Bitten fügen, tappe im Finstern zur Tür und sage dem Advokaten, die Feder sei ausgeschnappt und ich könne nicht aufmachen. Er geht wieder hinunter, um den Schlüssel zu holen. Die beiden Schwestern stehen im Hemd hinter mir. In der Hoffnung, noch zu Ende zu kommen, strecke ich die Arme aus. Doch da fühle ich mich heftig zurückgestoßen und merke, dass es offenbar die Schwester ist. Ich halte mich also an die andere. Als der Advokat mit einem Schlüsselbund vor der Tür steht, bittet sie mich um des Himmels willen doch wieder ins Bett zu gehen, denn wenn mich ihr Mann in dem Zustand sähe, in dem ich vermutlich sei, werde er alles erraten. Ich lege mich rasch ins Bett. Auch die Schwestern ziehen sich in das ihre zurück, und der Advokat kommt herein. Zuerst geht er in die Kammer, um sie zu beruhigen, lacht jedoch schallend, als er sie in dem zusammengebrochenen Bett vergraben findet. Er will unbedingt, dass ich sie mir ansehe. Doch selbstverständlich unterlasse ich das. Er erzählt uns, der Lärm rühre daher, dass ein deutsches Detachement die spanischen Truppen, die hier lägen, überfallen habe und dass diese deshalb abzögen. Eine Viertelstunde später waren alle verschwunden und tiefe Stille folgte auf das ganze Durcheinander. Nachdem er mir ein Kompliment darüber gemacht hatte, dass ich ruhig im Bett geblieben sei, legte er sich wieder nieder. Ich wartete schlaflos, bis der Morgen graute. Dann ging ich hinunter, wusch mich und wechselte das Hemd. Als ich sah, in welchem Zustand ich war, bewunderte ich die Geistesgegenwart meiner Geliebten. Er hätte mich für schuldig gehalten, und ich war es doch nicht ganz. Dieser nächtliche Überfall steht in den Geschichtswerken, doch werde ich darin nicht erwähnt. Ich lache jedes Mal, wenn ich ihn bei dem Eleganten der Amicis lese, der besser schrieb als Sallust. Beim Café schmollte die Schwester meiner Holden. Doch auf dem Antlitz des Engels, den ich anbetete, sah ich Liebe, Freundschaft und Befriedigung. Es ist eine Wonne, sich glücklich zu fühlen. Kann man es sein ohne diese Empfindung? Die Theologen bejahen es. Hol sie der Kuckuck. Ich merkte, ohne dass sie mir etwas gewährt hätte, dass Donna Lucrezia, so hieß sie, mir ganz gehörte. Weder ihre Augen noch die geringste ihrer Bewegungen verwehrten mir etwas. Unser Lachen nahm den Alarm der Spanier zum Anlass, aber dieser Vorwand kam ihr selbst gar nicht zu Bewusstsein. Wir langten sehr zeitig in Rom an. In Torre, wo wir einen Eierkuchen aßen, strich ich dem Advokaten tüchtig um den Bart, nannte ihn Vater und gab ihm 100 Küsse. Ich sagte ihm die Geburt eines Knaben voraus und nötigte seine Frau, ihm zu schwören, dass sie ihm einen Sohn schenken werde. Dann sagte ich noch der Schwester meiner Angebeteten so viele artige Dinge, dass sie nicht anders konnte, als mir das zusammengebrochene Bett zu verzeihen. Beim Abschied versprach ich, sie am nächsten Tag zu besuchen. Man setzte mich vor einem Gasthof an der Piazza di Spagna ab. Dann brachte sie der Kutscher zu ihrem Haus bei Santa Maria sopra Minerva. So war ich also in Rom angelangt. Gut ausgestattet, mit Geld und Schmuck wohl versehen, an Erfahrung reicher, mit vorzüglichen Empfehlungsschreiben, vollkommen unabhängig und in einem Alter, in dem der Mensch auf sein Glück bauen darf, wenn er nur etwas Mut und ein Äußeres hat, das alle, an die er sich wendet, zu seinen Gunsten einnimmt. Am nächsten Tag, dem 1. Oktober des Jahres 1743, fasste ich endlich den Entschluss, mich rasieren zu lassen. Mein Flaum war zum Bart geworden. Mir schien, ich müsse nachgerade auf gewisse Vorrechte des Jünglingsalters verzichten. Danach ging ich nach Santa Maria sopra Minerva. Ich war gespannt auf die Überraschung Donna Lucretias und ihrer Schwester Angelica. Um ihr Haus zu finden, fragte ich, wo Donna Cecilia Monti wohne. Das war ihre Mutter. Ich lernte eine junge Witwe kennen, die aussah, als wäre sie die Schwester ihrer Töchter. Es war nicht nötig, dass ich mich ihr vorstellte, denn sie erwartete mich. Ihre Töchter kamen, und über ihren Empfang musste ich anfangs lächeln, denn sie fanden mich ganz verändert. Donna Lucretia stellte mir ihre jüngste Schwester vor, die erst 11 Jahre alt war, und ihren 15-jährigen Bruder, einen bildhübschen Abate. Ich gab mich, wie es der Mutter gefallen musste, bescheiden, ehrerbietig und an allem, was ich sah, offensichtlich lebhaft interessiert. Als der Advokat kam, war er überrascht, mich völlig verwandelt zu finden und fühlte sich geschmeichelt, dass ich mich daran erinnerte, ihn Vater zu nennen. Er schnitt lustige Themen an, ich unterstützte ihn, aber bei weitem nicht mit der Unbeschwertheit, die uns im Wagen so herzlich lachen ließ. Er stellte fest, seit ich mir den Bart habe rasieren lassen, hätte ich Haare auf den Zähnen. Donna Lucretia wusste nicht, was sie von meinem Stimmungswandel halten sollte. Als es dämmerte, kamen einige weder hübsche noch hässliche Frauen und 5 oder 6 Geistliche, die alle einer näheren Bekanntschaft wert waren. Alle diese Herren hörten sich höchst aufmerksam alles an, was ich äußerte. Und ich ließ sie denken, was sie wollten. Nach 4 Stunden verzog ich mich. Doch der Advokat lief mir nach, um mir zu sagen, Donna Cecilia wünsche, ich solle ein Freund des Hauses werden und ohne alle Umstände jederzeit kommen. Ich kehrte in meinen Gasthof zurück, vom Wunsche beseelt, ich möchte ebenso gefallen haben, wie mich die Gesellschaft entzückt hatte. Am Morgen eines Tages, dessen Abend ich bei Donna Lucretia zu verbringen gedachte, kam ihr Gatte in mein Zimmer und lud mich für den nächsten Donnerstag zum Essen mit seiner ganzen Familie zum Monte Testaccio ein. Er sagte, dort würde ich die einzige Pyramide sehen, die es in Rom gäbe. Außerdem erzählte er mir, seine Frau könne meine Ode auswendig. Und sie habe den zukünftigen seiner Schwägerin, Donna Angelica, auf meine Bekanntschaft begierig gemacht. Der sei auch ein Dichter und werde ebenfalls mitkommen. Ich versprach, mich mit einer 2-sitzigen Kutsche zur vereinbarten Stunde bei ihm einzufinden. Die Donnerstage im Oktober waren zu jener Zeit in Rom Tage festlicher Freude. Wir sprachen am Abend im Hause der Donna Cecilia von nichts anderem als von diesem Ausflug, und ich glaubte zu sehen, dass Donna Lucretia ebenso sehr darauf erpicht war wie ich. Wir wussten nicht wie, aber da wir der Liebe ergeben waren, empfahlen wir uns ihrem Schutz. Wir liebten einander und verzehrten uns in Sehnsucht, da keiner von uns dem anderen überzeugende Beweise geben konnte. Ich begab mich zur festgesetzten Zeit zu Donna Cecilia in einem Coupé, das ich von einem Avignonesen gemietet hatte. Die bezaubernde Witwe stellte mir ihren zukünftigen Schwiegersohn Don Francesco vor. Er sei ein großer Freund der Literaten und selbst ein außergewöhnlicher Dichter. Ich nahm diese Ankündigung für bare Münze und behandelte ihn dementsprechend. Doch einstweilen fand ich ihn nicht gerade aufgeweckt. Als wir die Wagen besteigen wollten, sagte mir der Advokat, er werde mir in dem meinen Gesellschaft leisten, und die 3 Damen sollten mit Don Francesco fahren. Ich widersprach. Er selbst solle mit Don Francesco fahren, denn Donna Cecilia müsse meine Begleiterin sein, andernfalls sei ich entehrt. Mit diesen Worten reichte ich der schönen Witwe den Arm, und sie fand meine Anordnung den Regeln der vornehmen und feinen Gesellschaft gemäß. Ich las in den Augen Donna Lucretias Zustimmung. Aber ich wunderte mich über den Advokaten, denn er hätte wissen müssen, dass er mir seine Frau nicht vorenthalten durfte. Sollte er am Ende eifersüchtig geworden sein, fragte ich mich. Das hätte mir die Laune verdorben. Doch hoffte ich ihm am Monte Testaccio seine Pflicht klar zu machen. Die Spazierfahrt und das Vesperbrot auf Kosten des Advokaten zogen sich bis zum Abend hin. Doch die heitere Stimmung war mein Werk. Über meine Liebe zu Donna Lucretia wurden nie Scherze gemacht, und meine besondere Aufmerksamkeit galt immer nur Donna Cecilia. Mit Donna Lucretia sprach ich nur gelegentlich einige Worte, und mit dem Advokaten überhaupt nicht. Das schien mir das einzige Mittel zu sein, um ihm zu verstehen zu geben, dass er mich gekränkt hatte. Als wir wieder in die Wagen stiegen, entführte mir der Advokat Donna Cecilia und setzte sich mit ihr in die viersitzige Kutsche, in der Donna Angelica mit Don Francesco saß. Also bot ich mit einer Freude, die mich fast um den Verstand brachte, Donna Lucretia den Arm und sagte ihr ein Kompliment, das für andere unverständlich war. Der Advokat aber lachte aus vollem Halse und frohlockte sichtlich darüber, mich angeführt zu haben. Wie viel hätten wir uns zu sagen gehabt, bevor wir uns unserer Zärtlichkeit überließen? Wäre die Zeit nicht so kostbar gewesen? Da wir aber nur allzu gut wussten, dass wir nur eine halbe Stunde vor uns hatten, wurden wir in einem Augenblick zu einem einzigen Leib. Im höchsten Glück und im Rausch der Befriedigung vernahm ich zu meiner Überraschung aus dem Munde Donna Lucretias die Worte: »Ach, mein Gott, wie sind wir unglücklich!« Sie stieß mich von sich, ordnete ihre Kleider, der Kutscher hielt und der Lakai öffnete den Schlag. »Was ist denn geschehen?« fragte ich, während ich mich wieder in einen schicklichen Zustand brachte. »Wir sind zu Hause.« So oft ich mich an diese Begebenheit erinnere, erscheint sie mir märchenhaft und wunderbar. Wie ist es möglich, dass die Zeit so rasch verrinnt? Denn sie dauerte weniger als einen Augenblick. Und dabei waren die Pferde alte Klepper. Zweierlei fügte sich für uns glücklich. Einmal war es finstere Nacht, und zweitens saß mein Engel auf der Seite, wo sie als Erste aussteigen musste. Der Advokat stand im gleichen Augenblick am Schlag, als der Lakai ihn öffnete. Eine Frau richtet sich ja im Nu wieder zurecht. Aber ein Mann? Hätte ich meinen Platz auf der anderen Seite gehabt, wäre ich übel daran gewesen. Sie stieg langsam aus und alles lief gut ab. Bis Mitternacht blieb ich noch bei Donna Cecilia. Ich legte mich ins Bett. Doch wie sollte ich schlafen? In meiner Seele brannte noch das Feuer, das ich wegen der allzu kurzen Entfernung zwischen dem Monte Testaccio und Rom nicht wieder an jene Sonne hatte zurückstrahlen können, von der es stammte. Die Glut verzehrte mein Inneres. Wer glaubt, die Freuden der Venus seien auch dann schon etwas, wenn sie nicht zwei verliebten Herzen in voller Übereinstimmung entspringen, der ist zu bedauern.